Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 439, an Schiller. Es würde recht schön sein, wenn Sie diese Woche noch herüberkommen könnten, nur wünschte ich den Tag zu wissen, um mich ein wenig darauf einzurichten. Ich bin ziemlich mit allem fertig und auch meine kleine Akquisition ziemlich im Klaren, so dass es meiner Gegenwart weiter nicht bedarf. Bei näherer Untersuchung findet sich, dass ich noch einen ganz leidlichen Kauf getan habe, ob er gleich der bisherigen Nutzung nach zu hoch schien, deswegen Gruner auch wohl abgegangen sein mag. Nun habe ich aber das größte Bedürfnis, wieder einmal ganz in meinem Innern zu leben und hoffe bald dazu zu gelangen. Damit Sie sehen, in welcher unmittelbaren Konnexion unser liebes Weimar mit Paris steht, übersende ich Ihnen einige französische Blätter. Mir sind dergleichen saalbaderische Gemeinplätze in der Natur zuwider. Die französische Sprache ist aber auch recht dazu gemacht, um die Erscheinung der Erscheinungen auszudrücken. Übrigens scheinen ihre Literatoren so zahm, als ihre Politik gewaltsam ist. Die Schweizer werden auf alle Fälle den Kürzern ziehen. Ich erwarte täglich, dass die Franzosen Basel besetzen, denn sie haben von außen nichts mehr zu fürchten noch zu scheuen. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Ihre liebe Frau. Weimar am 14. März 1798. Des Sturm von Boxberg erinnere ich mich kaum. Ich weiß nur, dass mir der archivalische Aufwand darin lästig war. G.